Die Weltöffentlichkeit verurteilt scharf die US-Aggressoren, die den Koreakrieg entfesselt und unschuldige Zivilisten erbarmungslos ermordet hatten. Die britische Zeitung The New Yorker schrieb, die USA hätten im dreijährigen Koreakrieg Millionen Zivilisten massakriert und auch die international verbotenen Napalmbomben angewandt. Die pakistanische Zeitung The Nation entlarvte die gemeinen Umtriebe der USA, die noch heute ihre bakteriologische Kriegführung während des Koreakrieges leugnen und vertuschen, obwohl die Tatsachen darüber ans Licht gebracht wurden. Caleb Maupin, politischer Kommentator und Teilnehmer einer Bewegung in den USA, betonte, die USA hätten am 25. Juni 1950 den Koreakrieg vom Zaun gebrochen, die Gebäude über ein Stockwerk im nördlichen Teil der Republik allesamt bombardiert und die Staubbecken zerstört, wodurch die Wohngebiete von großen Überschwemmungskatastrophen betroffen worden seien. In seiner Erklärung betonte das antiimperialistische Forum Deutschlands, die USA, die vom Menschenhass erfüllt seien, hätten ein Blutbad angerichtet. Sie sollten im internationalen Gerichtshof von fortschrittlichen Menschen der Welt hart bestraft werden. Die russische Internetnachrichtenagentur Primorsky Reportjor hob hervor, dass das koreanische Volk das Unglück und Leiden durch die US-Imperialisten niemals vergessen und sich an den USA tausendfach rächen würde.